dann vor allen Dingen ja Großbritannien, sondern in den 80er Jahren. Und so ein bisschen auch meine musikalische und politische Biografie begleitet hat bis in die 90er Jahre rein. Und ich mich aber im Nachhinein immer frage, was war das eigentlich, was ich als Punk gehört habe oder für mich so auch als Haltung definiert habe im Verhältnis zu dem, was heute so als Punk kursiert. Ich weiß nicht, wie weit der Ankündigungstext, den ich geschrieben habe oder schreiben musste für diese Veranstaltung, wie weit er zur Kenntnis genommen ist. Ich würde den trotzdem sonst noch mal, damit so ein bisschen klar ist, was für mich da der Aufhänger war, kurz vorlesen, in einigen Zügen. Nämlich war es so, als ich gefragt wurde, den Vortrag zu machen und den Ankündigungstext zu schreiben, dass gerade ein Artikel in der Welt, die mir so in die Finger kam, zu lesen war. Da ging es also um zwei Fragen. Was macht eigentlich Pussy Riot? Plant die letzte ernstzunehmende Punkband bereits ihren nächsten großen Auftritt? Der Westen liebt Pussy Riot für ihre Politik, nicht für ihre Kunst, war da zu lesen. Dabei ist ihnen in Russland gelungen, woran die Sex Pistols in England gescheitert sind, schreibt Michael Pilz, den ich ansonsten nicht kenne, der eine regelmäßige Rubrik hat in der Welt, wo er über Kultur schreibt. Pop in Kürze hat er eine Kolumne und das ist sozusagen mittlerweile kein Thema mehr, dass man da auch in solchen Formaten ja, kurz mal urteilen kann. Sex Pistols wollten irgendwas, die haben es nicht geschafft, jetzt machen das zu Pussy Riot und so weiter. Und das Interessante daran, finde ich, ist ja gar nicht mal, dass man jetzt sagen kann, ja, irgendwie kann jeder so mit diesem Punkwort umgehen, sondern dass das tatsächlich ja so verallgemeinert ist, dass für ein breites Publikum da kein Skandal entsteht. Und das einfach auch Begriffe sind, mit denen jeder irgendwelche Bilder verbinden kann. Und das, meine ich, ist das Merkwürdige. Ne? Also gar nicht mal, dass jetzt der Begriff als solcher sich verbreitet, sondern dass offensichtlich auch eine allgemeine Kultur da ist, die sehr leichtfertig mit solchen Vokabeln umgeht, die zu erwähnen ja alleine schon vor 30 Jahren, 40 Jahren noch für einigermaßen Aufruhr gesorgt hat und eher so Randbegriffe markierte, Randexistenzen auch markierte. Vielleicht so ein Modell vorweg, woran ich mich da so ein bisschen orientiere. Das ist vielleicht noch ohnehin so eine Nebenfrage, die mich auch sehr beschäftigt. Ob das, was so in den 70er Jahren als Punk entstand, ob das eigentlich Pop ist oder nicht. Also mittlerweile würde man ja sagen, ja klar, eine Frage, die vielleicht für solche Phänomene wie das eben skizzierte von der Welt und dem Pilz als Redakteur für Punk und Pop nicht unrelevant ist, wie weit Punk überhaupt Pop ist, beziehungsweise wie eine Kultur hat entstehen können in den letzten 60 Jahren, mittlerweile 70 Jahren fast, in der ohne weiteres so Phänomene wie Punk auch eingemeindet werden können, beziehungsweise ganz selbstverständlich auch ein Teil sind, obwohl viele Bindifferenzierungen mal da waren, die eigentlich klar gemacht haben, in den 70ern zum Beispiel, dass Punk eben eigentlich nicht Pop ist oder zumindest es auch einen Pop-Begriff gibt, von dem Punk sich ja gerade abgrenzen wollte. Also das als Nebenfrage interessiert mich oder finde ich sehr plausibel ein Modell, was von Dietrich Diederichsen vor nunmehr auch schon 15 Jahren formuliert worden ist. Der hat ja gerade ein großes Buch geschrieben über Popmusik, was das auch nochmal ein bisschen klarer darstellt, was er damit meint, nämlich ein Modell, wo Diederichsen spricht vom Pop 1 und seiner Verschiebung zum Pop 2. Pop 1 nennt er eine Formation von Kultur, die sich eher subkulturell begreift, dissident, subversiv begreift und in Abgrenzung sich befindet zum Mainstream, eine Kultur, die vor allen Dingen in den 70er Jahren und 80er Jahren noch weitgehend Geltungsansprüche klar machen konnte in der Definition, was zum Beispiel überhaupt jetzt abweichend ist oder in irgendeiner Weise rebellische kulturelle Äußerungen sind oder nicht. Und Pop 2 ist genau dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass genau diese subversiven, dissidenten, abweichenden, widerständigen Potenziale sich verallgemeinert haben und unabhängig von dem, was sie im Konkreten bezeichnen, also zum Beispiel auch eine politische Haltung, die tendenziell auf die Abschaffung des Systems hinausläuft, kann auf einer symbolischen Ebene mehr oder weniger jede und jeder irgendwie für sich beanspruchen, Pop zu sein, in Klammern subversiv zu sein, dissident zu sein. Und diese Verschiebung von Pop 1 zu Pop 2, also Pop 2 ist das allgemein subversive, die findet so Ende der 80er, in den 90er Jahren statt. Ein Phänomen, was das vielleicht nachvollziehbar darstellt oder plausibel macht, ist, dass Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre, alle großen Tageszeitungen begonnen haben, so Anthologien und Chroniken herauszugeben. Die Süddeutsche war weitgehend die erste, die zum Beispiel so eine Reihe hat, ein Jahr und seine 20 Songs. Da gab es dann ab 1955, glaube ich, zu jedem Jahr ein Sampler mit noch einem kleinen Buch dazu, beziehungsweise ein Büchlein, wo eine CD beilag. Und eben eine Zeitung wie die Süddeutsche ganz selbstverständlich nicht einfach nur geschrieben hat über Pop, sondern eben auch die Definitionshoheit beanspruchte, zu klären, was Pop ist und was nicht. Und auch ganz selbstverständlich kam da alles vor. Zweites, vielleicht noch klareres Beispiel, die Zeit hatte in ihrer Beilage im Zeitmagazin auch eine Reihe, wo einmal in der Woche Popstars vorgestellt wurden. Und da war das dann in der einen Woche, ich weiß nicht, wie weit die heute noch bekannt ist, Dolly Buster, also so eine Pornodarstellerin, die auch damals schon mehr oder weniger so im Geschäft eher abgerutscht ist und sich mit Gesangskarriere und Ähnlichem versuchte. Und in der nächsten Woche war das Gerhard Schröder. Also nicht nur die Tatsache, dass man unterschiedlichste Figuren aus allen gesellschaftlichen Bereichen eben als Pop darstellen kann, sondern eben auch diese Kombination, dass es eben überhaupt nichts Skandalöses oder sonst wie irgendwie Brenzliges mehr hat, wenn man eben einen Pornostar und einen damals Bundeskanzler zusammen auftreten lässt mit einer Woche Unterschied. Ja, dieses Modell finde ich plausibel und sinnvoll anzuwenden, auch im Sinne einer kritischen Theorie der Gesellschaft, in der die Kultur namens Popkultur ja einen großen Anteil hat in ihrer Formierung. Vielleicht das so viel nochmal zum Begriff dazu, weil der jetzt im Titel vorkam, wenn ich darüber reden soll, Kulturindustrie, aber ich rede eigentlich gar nicht drüber, nur um das nochmal klar zu machen, das Fußnote sozusagen, das ist ein Begriff, der geprägt wurde in den 40er Jahren, in einem Abschnitt, in einem Buch, das heißt Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Das ist eine philosophische Arbeit, die sich im weltgeschichtlichen Maßstab damit beschäftigt, um das so ein bisschen flapsig zu sagen, wie das zur Katastrophe hat kommen können, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit Auschwitz, dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Hiroshima und durchaus auch Stalinismus und so weiter bezeichnet wird. Da also ein Abschnitt, der sich der gesellschaftlichen Situation in den Vereinigten Staaten zuwendet, in dem Buch über dann, wie der Abschnitt heißt, die Kulturindustrie, womit hauptsächlich bestimmte Produktionsformen in der hollywoodschen Filmindustrie gemeint sind, nämlich standardisierte Produktionsverfahren, was sehr neu war, was die Filmindustrie selber revolutioniert hat. Mit der These, dass solche Formen von Produktion, in Hollywood eben dieses Studiosystem, sich übertragen nicht nur auf alle möglichen anderen Weisen der Güterproduktion, sondern letztendlich auch auf die Art und Weise, wie Menschen ihren Alltag organisieren, also in zunehmend standardisierten Abläufen, was an sich noch nichts Brisantes ist, wenn man das mal so feststellt. Brisant wird es, wenn dann eben als These dahinter steckt, dass das was mit der Grundstruktur der gesellschaftlichen Ordnung zu tun hat, nämlich mit der kapitalistischen Warenproduktion. Und die These, die da formuliert wird, nicht ausdrücklich, aber die meines Erachtens da rausgelesen werden kann, um das so einzudampfen, ist, dass alle Kultur zur Ware wird. Dem liegt zugrunde, dass auch damals schon erweiterter Kulturbegriff da war, also Kultur nicht mehr nur als das, was im Museum hängt oder im Konzert gespielt wird oder geistige Güter, sondern Kultur als Lebensweise, so wie man sich kleidet zum Beispiel oder im Alltag verhält. Das wird zur Ware, und nur um da eine ganz grobe Definition auch vorwegzugeben, für mich wäre dann diese Erweiterung oder Aufhebung der Kulturindustrie im Pop ab den 50er Jahren in der sogenannten Überflussgesellschaft, dass genau dieses Prinzip, alle Kultur wird zur Ware, wieder umgedreht wird, ohne dass es damit aber abgeschafft wird, nämlich dass die Ware selber zum elementaren Bestandteil wird von dem, was wir Kultur nennen. Und wenn man da in dem Fall von Ware spricht, ist natürlich gemeint, dass es um Dinge geht, die vorrangig in unserem Leben eine Rolle spielen als Tauschgegenstände. Ja, also zwar haben wir immer die Fiktion, es geht auch um Gebrauchswert, aber tatsächlich ist die Zeit, die man zum Beispiel damit verbringt, die Ware nur in Tauschfunktion sich anzueignen oder irgendwie zu konsumieren, wesentlich größer. Das nur so begrifflich vorweg. Punk ist Großstadt. New York, London, das ist die Geschichte. Das ist der Mythos. Rock'n'Roll ist der Ursprung und die Tradition. The Seeds, MC5, Iggy Pop and the Stooges, Richard Hell and the Neon Boys, Television, Ramones, dann Blondie, schließlich Patti Smith, der CBGBs. Schon 1970 soll Ed Sanders von The Fox erstmals von Punkrock gesprochen haben. Seit 1971 wird das Wort auch im Musikjournalismus verwendet. 1972 ist es in New York das große Ding, dienstags ins Mercer Arts Center zu fahren. Im Oscar Wilde Ballroom spielen regelmäßig und immer wieder die New York Dolls. Im Frühherbst kommt auch Marlene Dietrich, Deutschland nie wieder, soll sie gesagt haben. Ist sofort begeistert von der Band ohnehin und der Travestie-Kostümierung insbesondere, vor allem Johnny Thunders, der Gitarrist, hat es ihr angetan. Plötzlich stolpert Thunders über seine hohen Absätze, taumelt weiter auf die 71-jährige Dame des guten Geschmacks zu, die den Unfall sehr freundlich kommentiert. Look at him, he is nothing but a little punk. They should call this punk rock. Das zitiert Alexander Liebermann, und auch das ist schon interessant, in der Vogue, Oktober 1972. Im November 1972 sind die New York Dolls in England. Ihr Schlagzeuger Billy Mercer stirbt an einer Überdosis Heroin. Zurück in New York steht der Rest der Band im Dezember wieder im Mercer Arts Center auf der Bühne. Sie covern Chuck Berry's Back in the USA, Looking Hard for a Drive-In, Searching for a Corner Coffee, Where Hamburgers Sizzle on an Open Grill, Night and Day, Yeah, and the Jukebox Jumping with Records Like in the USA, Well, I'm So Glad I'm Living in the USA. 1974 reist der 32-jährige Malcolm McLaren, ein britischer Geschäftsmann, nach New York, wird dort kurzfristig Manager der New York Dolls, gerade hier in New York mit der frühen Punkmusik und dem kulturellen Underground, der Subkultur und der Superkultur, wie es damals geheißen hat. Das war ein Synonym für Pop. In der Hauptstadt der Popkultur wird deutlich, dem Markt entgeht nichts mehr. Auch die Kritik der Kommerzialisierung lässt sich ohne weiteres kommerzialisieren. McLaren, der vorgibt, einige Schriften der Situationisten gelesen zu haben, will das Spektakel selbst in eine Ware verwandeln. Seine lukrative Idee, zurück in London erfindet er Punk als Mode. Mit der Individualisierung des Geschmacks innerhalb der Massenkultur entwickeln sich in den 60er Jahren neben den großen Kaufhäusern mit ihrer Konfektionsware sogenannte Boutiquen. Ich komme da später nochmal drauf. Also das ist ganz entscheidend, dass in den 70er Jahren sich eigentlich erst das durchsetzt, was für uns heute selbstverständlich ist, nämlich dass eine Lebensweise als Lifestyle, die man ausstaffiert in Mode, in Einrichtung, überhaupt in der Idee von wie will ich leben, wie will ich wohnen, an welchen Orten will ich leben und so weiter, Freizeitgestaltung, sich so weit verbreitet, dass zumindest nominell alle Menschen darauf zugreifen können. Ob die das für sich realisieren können, das bleibt nochmal dahingestellt. Ja, also im großen Unterschied zu den Jahrzehnten vorher, wo das nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung vorbehalten war, sowas wie eine Lebensweise als biografisch zu praktizieren. Also die Boutiquen entstehen neben den großen Kaufhäusern, kleine Ladengeschäfte, die mit ihrem Angebot an Kleidung auf das sich in Lebensweisen und Alltagsmoden sedimentierende Stilbewusstsein der modernen Konsumenten reagieren. Auch ganz entscheidend, dass der Mensch jetzt Konsument ist. Ja? Also es rückt die Idee ab, dass er vorrangig in der bürgerlichen Gesellschaft seine Rolle als Bürger zu spielen hat. Alle Menschen sind gleich, die Parole bleibt natürlich bestehen, aber zunehmend wird klar, diese Gleichheit ist eine, die sich über den Markt vermittelt und als Gleiche treten wir in der Form von Konsumenten uns gegenüber. Wie solche Boutiquen, die sich in ihren Kollektionen, vor allem von der Pariser Haute Couture inspirieren lassen, noch Ende der 60er Jahre funktionieren, zeigt eindrucksvoll, ich weiß nicht, ob der Film bekannt ist, eine Szene von Godards Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß. Auch wenn die Verkäuferinnen in dieser Szene noch die damals üblichen Kittel tragen, also die sind noch nicht so hergemacht, wie es dann später Pflicht wird, heute bei H&M gang und gäbe, dass also auch die Angestellten dieselben Sachen tragen, die da verkauft werden, sondern wie in so einem Drugstore tragen die eben noch so Arbeitskittel. Und sie von den Kundinnen noch herablassend behandelt werden, deutet sich hier zugleich in Beiläufigkeiten einem konsumfundiertes gemeinsames Interesse an den Waren an, zum Beispiel in den gleichen Frisuren oder allgemein der gleichen jugendlichen Haltung. Die Verkäuferinnen sind nicht mehr Expertinnen in Bezug auf die stofflichen Qualitäten der Ware, sondern beraten die Kundinnen in Geschmacksfragen auf Augenhöhe. Verkäuferinnen und Kundinnen treten der Ware hier nicht als Verkäuferinnen und Kundinnen gegenüber, behandeln sie also nicht als Tauschobjekt im Konsumptionsprozess, sondern als ein vermeintlich mögliches Element ihrer vermeintlich wirklichen Identität. Ist klar, es bleibt natürlich reduziert auf den Tauschprozess faktisch. Anders gesagt, ohnehin wird in der Konsumgesellschaft von der Tatsache abgesehen, dass sie Waren produziert, dass also jedes konsumierte Ding Resultat kapitalistischer Produktionsverhältnisse ist. Nunmehr verselbstständigen sich die Waren über den Konsum hinaus und werden quasi lebendig als objektives Eigentum zur subjektiven Eigenschaft emotionalisiert. Mode konvergiert hier mit dem Pop, der die Ware selbst zur Kultur erhebt. Erstmals erscheint damit der Reichtum der Gesellschaften, in welche kapitalistische Produktionsweise herrscht, nicht mehr als ungeheure Warensammlung. Ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist, Karl Marx, das Kapital, 1867, fängt an mit diesen Worten, der gesellschaftliche Reichtum, der Reichtum in den Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Das Guy Debord wiederholt das nochmal in der Gesellschaft des Spektakels von 1967, 100 Jahre später, ersetzt das Wort Ware durch Spektakel, eine ungeheure Sammlung von Spektakeln, wie Debord schreibt. Und meine These wäre, jetzt gibt es eine Verschiebung, die eigentlich auch in den 60ern schon sich abzeichnet, nämlich diese Warensammlung, dieser ungeheure Reichtum ist nicht mehr ungeheuer, sondern wird gewöhnlich, wird zu einer Ordinary Culture, wie es die britische Kultursoziologie zu der Zeit nennt. Der Punk hat auf dieses Prinzip, das sich in den 70er Jahren gesellschaftlich ausweitet, entschiedenen Einfluss, insbesondere in der Form, wie er Mitte der 70er in London inszeniert wird, eben als Mode. Let It Rock heißt die erste Boutique, die Vivienne Westwood im November 1971 in der King's Road in London zusammen mit Patrick Casey und ihrem damaligen Liebhaber Malcolm McLaren eröffnet hatte. Schon hier wird ein neues Konzept probiert, auch sehr, sehr wichtig, auch wenn das nur so anekdotisch klingt, nämlich nicht nur spezielle Mode anzubieten, sondern mit der Gestaltung des Ladens spezielle Mode nicht anzubieten und offensiv als unmodisch, hässlich, stillos und so weiter zu verachten. Ja, also das sozusagen nicht mehr ein Laden da ist, der sagt, ja, bestimmte Sachen haben wir einfach nicht, sondern der klar macht, mit der Auswahl der Produkte, die wir bieten, grenzen wir uns gleichzeitig offensiv von den Produkten und den damit verbundenen Lebensstil ab, die wir nicht im Sortiment haben. Das ist eine bewusste Entscheidung und nicht, was weiß ich, Platzmangel oder wie auch immer, verkaufstechnische Entscheidung. Ende 1974 wird Westwoods Boutique in Sex umbenannt. Achso. Verkauft werden jetzt auch Erotikwäsche und SM-Accessoires. Ein Zitat. 1975 verwandelte sich ein Teenager, der sich später Johnny Rotten nannte, in ein lebendiges Plakat und stolzierte die Londoner King's Road hinunter bis nach World's End, dem Ende der Straße. Auf sein mit einem Pink Floyd Logo bedrucktes T-Shirt hatte er I Hate gekritzelt. Die Reste seiner gerupften Haare hatte er grün gefärbt und während er sich durch die Touristenmassen schob, spuckte er Hippies an, die ihn zu ignorieren versuchten. Eines Tages machte man einen Geschäftsmann auf ihn aufmerksam, der gerade eine Band zusammenstellte. Der Geschäftsmann ist Malcolm McLaren, der dann Manager dieser zusammengestellten Band wurde, die Sex Pistols, Houseband von Westwoods Sexboutique, Johnny Rotten, der nicht singen kann, ihr Sänger. Die Sex Pistols waren ein kommerzielles Unternehmen, nochmal Zitat, und eine kulturelle Verschwörung mit dem Ziel, das Musikgeschäft zu verändern und an dieser Veränderung Geld zu verdienen. Aber Johnny Rotten sang, um die Welt zu verändern, behauptet Grail Marcus. Anarchy in the UK ist Nummer 56 in der Rolling Stone Magazine geführten in der vom Rolling Stone Magazine geführten Liste der 500 Greatest Songs of All Time, Nummer 56. Ein Musikstück, was beansprucht, die Welt zu verändern. Das einzige Album der Band, Nevermind the Bollocks, erscheint im Oktober 1977, wenige Monate später. Am 14. Januar 1978 spielen die Sex Pistols ihr letztes Konzert in San Francisco, also in der Hauptstadt der Hippies, ne? Und unweit entfernt, man kann sagen, so ein kultureller Katzensprung entfernt, was zur selben Zeit dort anfängt, später wird es genannt, die kalifornische Ideologie als Computerindustrie von Silicon Valley. Ne? Also da ist die Garage, wo der erste Apple zusammengebastelt wird und es gibt da mittlerweile eine zahlreiche Untersuchung, wie da auch mit der Gegenkultur in Amerika in San Francisco, in Kalifornien, Verbindung zu diesem Technizismus bestehen. So, davon wusste ich alles nichts in Hamburg, Rahlstedt, Stadtrandgebiet. Das war mir alles egal, ich hatte andere Probleme. Aber trotzdem war das, was dann so für mich sehr viel später, Ende der 70er, erst Anfang 80er, als Punk, wie man dann immer so sagte, rüberschwappte nach Hamburg. Interessant, um doch auch so meine kleinbürgerlichen Privatprobleme zu lösen und vor allen Dingen auch interessant, um so mit Halbbildung zurechtzukommen und in einer Welt zurechtzukommen, wo Punk interessanterweise gerade dadurch, dass er aufkündigte, eine bestimmte, auch symbolische Ordnung der bestehenden Verhältnisse doch wieder eine Ordnung herzustellen vermochte. Ganz wichtiger Begriff, der meines Erachtens auch ästhetisch für den Punk eine Rolle spielt oder überhaupt für Popmusik eine Rolle spielt, der sich bemerkenswerterweise in den 70er Jahren das erste Mal auch formuliert findet in der philosophischen Theorie, Intensivierung. Ja? Also dass es eben nicht darum geht, an ein Kunstwerk heranzutreten, das dann beurteilt wird nach Kriterien des Schönen oder was ja auch so ein Ersatzbegriff ist oder Komplementärbegriff ist des Erhabenen, sondern es hat ein bisschen was mit dem Erhabenen zu tun, es überhaupt nicht um die Qualitäten eines Werks geht, sondern um eine Erfahrung geht, die man selber macht. In Zeiten, wo es um die Erfahrung eigentlich sehr schlecht bestellt ist und gewissermaßen die Reste von Erfahrungsmöglichkeit intensiviert. Ich rede da gerne, was für mich immer auch ein bisschen Selbstvergewisserung ist, über die 70er Jahre. Das liegt für euch alles sehr weit zurück, aber mir scheint es ein interessantes Jahrzehnt zu sein, wenn man verstehen will, wie ein bisschen die Kultur entstanden ist, die wir heute haben, also speziell die 70er. Ambivalenzen des Fortschritts in den 70ern, kann man sagen. Ja, die 70er so als das letzte Jahrzehnt, in dem eine moderne Fortschrittsideologie da ist, ein Jahrzehnt, in dem aber auf allen gesellschaftlichen Ebenen auch klar wird, dieser Fortschritt ist nicht zu halten. Ne? Bis hin zu den ersten auch publik gemachten AKW-Unfällen Ende der 70er Jahre, Harrisburg und dann in den 80ern Tschernobyl, das ist bekannt. Aber auch Anfang der 70er Jahre die Ölkrise mit dann den autofreien Sonntagen und sowas alles macht deutlich, dass eine Paradoxie da ist, nämlich diese Überflussgesellschaft hat ihre Grenzen. Dieser Überfluss wird nicht auf längere Sicht gesichert sein. Es erscheinen nicht von Linken, sondern eher so aus konservativen Kreisen Berichte, die dem US-Präsidenten ausgehändigt werden, dass es nur noch Rohstoffe bis 2040 gibt und all sowas. Also dass sich sozusagen Weltökonomie auch Gedanken machen muss, wie sie mit eben diesen Rohstoffen umgeht. Natürlich ist bekannt, in den 70er Jahren ist der Aufbruch der Ökologiebewegung. Am Ende der 70er Jahre werden die Grünen gegründet, Anfang der 70er die ersten Anti-AKW-Proteste auch. Mit großer staatlicher, von Anfang an Gewalt, Polizeigewalt zurückgeschlagen in Frankreich, in der Bundesrepublik. Und es ist eine, wie gesagt, widersprüchliche Gesellschaft, also die Grenzen der Überflussgesellschaft werden klar. Gleichzeitig sind die 70er Jahre aber ein Jahrzehnt, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar auch viele eurer Eltern da auch noch profitierten, in dem eine ungeheure Prosperität gerade in so im Proletariat und ohnehin so in der Mittelklasse, im Kleinbürgertum, in der Angestelltenklasse da ist. Also auch noch eine Zeit ist, wo man natürlich ein bisschen profitiert von der Enteignung der Juden und dem sogenannten Wirtschaftswunder, also was Eigenheim angeht und so die ganzen privaten Reichtümer, die so über Erbschaften vermittelt werden, aber es ist auch die große Zeit der Bausparverträge und all sowas. Ne? Also darauf, wie ja der Slogan heißt, auf diese Steine können Sie bauen, darauf konnte man sozusagen noch die Fundamente seines Lebens setzen. Aber nichtsdestotrotz macht sich auch im Kollektivbewusstsein etwas bemerkbar, nämlich es gibt ein Vertrauen, wenn man das so formulieren will, in die kapitalistische Gesellschaft, aber es verliert sich das Vertrauen in den kapitalistischen Staat. Anfang der 70er Jahre von Jürgen Habermas, ich meine so eines seiner besseren Bücher, sehr kurz, sehr gut zu lesen, erscheint ein Büchlein eben von Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Ja, also wo er eben darstellt, wie Loyalität wegbricht. Ne? Also Menschen, die ansonsten in ihrem Handeln völlig konform sind, völlig angepasst, eingepasst, integriert sind, die nicht streiken, die nicht, was weiß ich, großartig Lohnerhöhungen haben wollen, zeigen aber trotzdem gerade im Verhältnis nicht zur Gesellschaft, aber zum Staat Unmut und ja, stellen die Legitimität der politischen Herrschaft in Frage. Darauf reagiert die nunmehr verwaltete Welt in den 70er Jahren. Ein sehr wichtiges Stichwort, was übrigens gerade dann auch, worüber ich gar nicht rede, aber wenn man die Anfänge von Hardcore in Amerika beobachtet, Ende der 70er Jahre als Parallele gesehen werden kann, obwohl es faktisch genau das Gegenmodell ist, die sogenannten Reaganomics. Ja? Also Ronald Reagan wird in den 80ern Präsident und parallel haben wir in Europa Thatcher und Helmut Kohl. Das, was heute so Neoliberalismus genannt wird, hat da seine Wurzeln. Und was sehr entscheidend ist, Reagan, der schon Ende der 60er Jahre Gouverneur von Kalifornien ist, der hält Mitte der 70er Jahre eine Rede. Wenn man nicht wüsste, dass die von ihm ist und aus dem konservativen Lager kommt, könnte die auch so ein autonomes Pamphlet sein. Nämlich die Hauptparole ist, let the people rule. Ja? Also genau das, was den Liberalismus kennzeichnet, weniger Staat, mehr Eigenentscheidung, wobei völlig klar ist, in welche Richtung diese Eigenentscheidung gehen soll. Ja? Also govern yourself. Das passt so ein bisschen zu dem, was sich überhaupt kulturell in den 70er Jahren verfestigt, nämlich ein sich ausweitender Individualismus. Es wird ein großes Problem, auch für die Konsumgüterindustrie, Käuferschichten so zu fixieren, dass man wirklich noch weiterhin mit dem Massenpublikum rechnen kann. Es zerfällt immer mehr in kleinere Gruppen. Führt auch zu Umstellung in der Werbeindustrie, dass jetzt so kleinere Gruppen auch beschrieben werden. Es gibt introvertierte, sportinteressierte, politisch nicht interessierte, naturverbundene und extrovertierte, sportinteressierte, politisch auch nicht interessierte, aber der Natur abgeneigte Menschen. Und da muss man so gucken, dass die Produkte in sehr unterschiedlicher Weise da und auch in sehr kurzer Weise flexibel auf dem Markt lanciert werden. Und wenn man das, glaube ich, mal vor Augen hat, dann ergibt sich für die Entstehung des Punks schon mal ein ganz anderes Bild. Ja? Also das ist, was nämlich ja sehr entscheidend ist, gerade für die Zeit in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, das Punk, wo es dann langsam zum Massenphänomen wird, dann doch, oder zumindest zu einem größeren Phänomen wird, ja nicht ein Strang nur war von kultureller Entwicklung, sondern gleichzeitig auftrat, wo in Amerika zum Beispiel auch die Anfänge des Hip-Hop liegen, wo die Anfänge von Techno liegen, wo New Wave entsteht, wo New Wave of British Heavy Metal auf einmal da ist, im Rock sich unterschiedlichste Bereiche über den Metal schließlich ausdifferenzieren, das wisst ihr alles besser, von Thrash Metal bis Doom Dark und Grind, irgendwas Core, Black Metal. Und das kommt eben nicht von ungefähr, dass solche, wenn man so will, Vervielfältigung von stilistischen Angeboten in den 70er Jahren ihren Ort hat. So war das in den 70ern. Das war das Problem. Ne? Also man hatte noch so aus der Idee von Wirtschaftswunder, was bedeutet Überflussgesellschaft, die Vorstellung über zum Beispiel eine funktionale Ordnung der Städte, wir haben längerfristig alle Konsumbedürfnisse zu befriedigen und es stellt sich aber auf einmal raus, es ist nicht der Fall, dass diese Sprengung der Siedlung wird immer als Anfang der sogenannten postmodernen Architektur genommen oder überhaupt Anfang der Postmoderne. nämlich von den Bewohnern unbewohnbar gemacht, mussten die Häuser abgerissen werden, bis sie dann nicht mehr da standen. So, jetzt will ich so ein bisschen was Theoretisches machen, weil ich mir überlegt hatte, was ist eigentlich die Idee von Punk? Also beziehungsweise, wenn man nochmal zurückkommt, ne, der Pilz, die Welt, Pussy Riot, die machen was, Sex Pistols, Camping und so weiter, also alle reden über Punk oder können über Punk reden, wenn sie wollen. Ein Vorwurf, der oft kam, ich glaube mittlerweile kommt er gar nicht mehr so häufig, die Idee von Punk wurde verraten. Ja? Die Ideale des Punks sind verraten worden oder was auch immer, nicht Punk nehmen, irgendwas, Subversion, Subkultur, Dissidente, Nischenkultur, meinetwegen auch Hardcore oder irgendwas. Ne? Also es ist immer die Furcht da, dass bestimmte Nischenelemente in der Kultur, die man sich so angeeignet hat oder mit der man sich auch selber identifiziert, in der Idee und im Ideal verraten werden. Jetzt meine ich, ist das aber ganz falsch. Weil gerade der Punk deutlich gemacht hat, ich weiß nicht, ob es das erste Segment in der Popmusikentwicklung ist, dass wir es hier mit einer Kunst zu tun haben, wenn man denn überhaupt noch von Kunst reden will, die eigentlich überhaupt kein Ideal und keine Idee mehr braucht. Und das, meine ich, ist sehr entscheidend. Und das bringt auch immer wieder das Problem, wenn man eben so über was auch immer, Punk, Hardcore, meinetwegen auch Schlagermusik, so seine eigene kulturelle Identität verorten will, weil man für sich privat wahrscheinlich die Vorstellung hat, da gibt es irgendeine Idee zu verteidigen. Aber tatsächlich von der Struktur, und das ist auch sehr notwendig für die Art und Weise, wie im Kapitalismus Kultur und kulturelle Identität funktioniert, gibt es das nicht mehr. Was meine ich damit? Also was hat Punk dann, oder was ist Punk dann, wenn er keine Idee und kein Ideal ist? Vor 50 Jahren ist ein Artikel erschienen von Susan Sontag, die damals noch sehr kluge Beiträge geliefert hat. Der handelt von Camp, ein Begriff, der von ihr nicht eingeführt wurde, den sie aber verbreitet hat und in die Diskussion gebracht hat für die damalige Kultur, sehr geknüpft an das, was man so im weitläufigsten Sinne, nicht nur sexuellen Sinne, auch schwul genannt hat, also eher so eine Gay Culture und hat natürlich viel zu tun mit dem, was so die Dekadenz war, also die Kultur der Dekaden, daher kommt ja das Wort Dekadenz um 1900. Eben hatten wir den Oscar Wilde Ballroom in Amerika, wo der Punk losgeht. Ja? Und Oscar Wilde ist natürlich eine Integrationsfigur dieser Dekadenz. Und Susan Sontag kommt mit diesem Camp-Begriff und sagt, er ist eben schwer zu definieren, weil er keine Idee ist, kein Ideal ist, nicht mal wirklicher Begriff ist, sondern eine Erlebnisweise. Und das, meine ich, kann man gut kontrastieren, Punk oder überhaupt Pop-Phänomene, soweit man sie so reklamieren kann, dass man sagt, ja, das bin ich, das will ich, das ist mein Geschmack, das ist mein Ding. Ja. Da rekurriert man auf eine Erlebnisweise. Nochmal, was ist die Abgrenzung? Und was ist eben auch das Problem, darüber zu reden? Das kann man sagen, da muss man gar nicht viel drüber reden, aber wenn man das theoretisieren will, findet man zum Beispiel von Walter Benjamin noch sehr klar differenziert für die Romantik. Ja? Kunst ist wesentlich Idee. Idee ist Ausdruck der Unendlichkeit der Kunst und ihrer Einheit. Erscheint als Unendlichkeit und so weiter. Abgrenzung, Idee ist Methode, Ideal ist Gehalt und all sowas. Warum ist das wichtig? Also wenn Benjamin hier für die Romantik etwa davon redet, hier geht es um Unendlichkeit, dann hat das was zu tun mit Weltzugang. Ja? Also dann hat das was damit zu tun, dass ich in der Versenkung in ein Kunstwerk und dann eben sozusagen in dem Versuch, mir diese Idee des Kunstwerks zugänglich machen, etwas über die Welt erfahre. Das ist sicherlich auch eine Vorstellung, die man hat, wenn man ein sehr individueller, persönlicher Weise irgendein Musikstück gut findet, dazu tanzt oder keine Ahnung, was dazu macht, ja, also einfach nur hört und eben so, so sehr unmittelbar sich meint, damit identifizieren zu können. Als Weltzugang, aber eben das Problem, es bleibt rückgekoppelt an die eigene Erlebnisweise. Das ist, ich glaube, eine Schwierigkeit, die wir alle kennen. Also man kann ganz schwer nur sagen, warum eine bestimmte Musik jetzt wirklich gut ist. Viel schwieriger, als wenn man jetzt reden müsste über, was weiß ich, irgendeine Beethoven-Sonate. Es sei denn, man teilt mit seinem Gegenüber bestimmte Erfahrungsgehalte und Erlebnisgehalte, an die man das festmachen kann. Ja? Und dann erst kommen Begriffe, über die man eben sowas vermitteln kann. Oder eben rein praktisch, ne, the proof of the pudding is the eating, hör dir es an und nicht lange reden, weiß einfach, hör dir Track 2 an und dann geht's los. Und dann weiß man es einfach. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend, dass sich damit aber trotzdem sowas wie ein Weltzugang vermittelt, der aber eben eigentlich nicht in diesem klassischen Sinne, wie es die bürgerliche Ästhetik definiert hat, einer ist, der an Idee gebunden ist. Was ist das nächste Problem, was daraus resultiert? Das nächste Problem ist ein Begriff, den ich jetzt selber schon mehrfach verwendet habe, Lifestyle. Lifestyle ist kein Stil im Sinne, wie man in der bürgerlichen Kunstgeschichte und überhaupt Kanonisierung von Kunst zum Beispiel sagt hier Spätstil Beethovens oder Stil ist Impressionismus oder Expressionismus und so weiter. Was ist in der Kunsttheorie der Gegenbegriff zu Stil? Ausdruck. Wenn Punk irgendwas ist, dann ist er Ausdruck, aber gebunden an eben ein Lifestyle, einmal mehr an eine bestimmte Form von Erlebnisweise. Ausdruck selber ist ein viel abstrakterer Begriff. Ausdruck kann zum Beispiel auch sein Ausdruck einer Idee, eines Ideals. Aber das Entscheidende, gerade in der Art und Weise, die Beispiele hatte ich ja schon vorgelesen, wie eine Mode wie Punk sich geltend gemacht hat, geht es hier um einmal mehr Ausdruck einer Haltung, die sich manifestiert in der Sichtbarkeit von ja, Erlebnissen, von Erfahrungen, von was auch immer. Ne? I hate Pink Floyd. Ganz wichtig, I hate Pink Floyd. Kein ästhetisches Urteil. Es ist nicht Pink Floyd ist schlecht, weil, sondern es ist ein emotionales Statement, was mit Hass operiert. Hass ist keine Kategorie, mit der man Kunstwerke ästhetisch beurteilt. Ja, es ist durchaus eine Kategorie, kann man sagen, ich hasse Pink Floyd nochmal. Ja, aber es ist nichts, womit man sozusagen in einen logischen Diskurs treten kann, um klarzumachen, warum bestimmte Kunst schlecht ist und bestimmte Kunst gut ist. Aber einmal mehr, das wissen wir und darum geht es ja auch, also genau das würde Pop ja langweilig machen oder auch da fängt immer das Problem an, wenn es dann Universitätsseminare gibt oder überhaupt vielleicht auch dieser Vortrag dann so langsam, ne, wenn man anfängt, das so zu theoretisieren, dass man sagt, hier kann man bestimmte Gehaltsformen rausfiltern und eben klar machen, so und so ist die ästhetische Struktur. Nein, darum geht es nicht. Hast du es oder liebst du es und fertig ist der Lack. Daraus leitet sich aber tatsächlich ein weiteres Problem ab, was viel realer ist, als so eine theoretische Debatte nahelegt. Nämlich Idee und Ideal in der Kunstgeschichte, auch Stil und Ausdruck, sind immer bezogen gewesen auf Geschichte. Also es ging meistens bei der Idee der Kunst, etwa in der Romantik ist das ganz stark nachzuvollziehen, aber auch in den Tendenzen zur Romantik, ging es darum, mit der Idee eigentlich zu formulieren, was ist das Ziel der Geschichte? Ja, also wohin treibt die Menschheit? Was ist die logische Struktur? Was ist das, was man erwarten kann? Das ist das Fachwort dafür, was ist der Telos? Teleologie. Ne? Hegel, die Weltgeschichte, ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Und das ist das Grundproblem der Moderne. Ne? Kennt ihr vielleicht diesen Satz, Immanuel Kant sagt, wir leben im Zeitalter der Aufklärung, aber noch nicht im aufgeklärten Zeitalter. So, dasselbe gilt auch so, wir leben im Zeitalter der Moderne, aber noch nicht im modernen Zeitalter. Gilt fürs 19. Jahrhundert. Auf einmal ändert sich das, nämlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bezeichnenderweise nach dem Krieg. Ja, also genau in der Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt hatten wir Auschwitz oder der Zweite Weltkrieg an sich reichte eigentlich auch schon, um klarzumachen, irgendwas stimmt hier nicht. Eigentlich reicht der Erste Weltkrieg schon. Und jetzt erst gibt es diesen Begriff des Modernismus. Also jetzt erst wird proklamiert in den 50er Jahren, die Moderne ist da. Ja? Und in den 50er Jahren, 1956, das nehme ich immer gerne als Beispiel, gibt es in London eine Ausstellung, die das erste Mal, wo das erste Mal auf einem Poster zu dieser Ausstellung, man sieht es hier, das Wort Pop auftaucht. Und von diesem Poster ist eine kleine Collage, die in Tübingen zu sehen ist, von Richard Hamilton. Just what is it that makes today's home so different, so appealing? Was ist es, was das Leben heute so anders und so angenehm macht? Auf dieser Collage ist so ein Bodybuilder zu sehen, der einen Lolli hält. Und dieser Lolli ist von Tootsie Pop, eine Lolli-Marke, ist also eine Firmenbezeichnung. Ne? Die wahre Wertkultur. Und daher hat sich dann im kunstgeschichtlichen Diskurs der Begriff Pop Art abgeleitet, schon relativ bald. Nicht einfach nur als Abkürzung für populär, sondern eben in besonderer Weise auch als etwas, was aufplatzt, aufbricht, in Anschluss so an die Avantgarden der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Punk hat ja eine Parole ins Zentrum gestellt, oder so wurde Punk und werde immer noch so kanonisiert. Im Mittelpunkt steht diese Idee No Future. Und das kann Verschiedenes heißen. Das ist aber eigentlich, meine ich, wäre so die sinnfälligste Interpretation, nur eine Wiederholung von dem, was wir eigentlich auch hier haben in den 50er Jahren schon in der Struktur des Pop. Also nochmal, Sinn und Ideal und Idee verweisen auf den Sinn der Geschichte, dass Geschichte nämlich eine Zukunft hat. In dem Moment, wo ich aber sage, jetzt sind wir nicht mehr im Zeitalter der Moderne, sondern das Zeitalter ist tatsächlich modern. In dem Moment, wo ich sage, ne, was macht, das ist das, was das Leben so angenehm und so anders macht, das ist das, was heute so toll ist, brauche ich keine Geschichte mehr. Sondern dann ist Geschichte immer schon das, was in der Gegenwart stattfindet. Das, was wir übrigens sehen auf der Collage, ist individuelles Leben. Das ist kein gesellschaftliches Leben. Wir sehen nicht, wie Menschen auf der Straße interagieren. Der einzige Blick auf die Straße ist raus durchs Fenster. Man sieht eine Szene von 1927, die Aufführung des ersten abendfüllenden Tonspielfilms The Jazz Singer. Das ist ein Wohnzimmer, ja? Eigentlich noch sehr exquisit für die damalige Zeit, dass man sich so eine Form von Leben auch leisten kann. Plakat für eine Ausstellung, ich habe es schon eigentlich vorweggenommen, Punk sagt No Future, wie kann man es interpretieren? Deshalb keine Zukunft, weil die Zukunft jetzt stattfindet. Ne? Es wird nichts anderes mehr kommen. Also vielleicht kommt irgendwann noch Computer oder Telefon oder iPhone oder irgendwas, ja, aber von der Struktur, ne, wenn man fragt hier, wir wollen ein angenehmes Leben haben, wie muss das sein? Da wird sich nicht viel ändern. Und die Ausstellung hieß This is Tomorrow, ja, das ist morgen. Und nur um das kurz fertig zu machen, was wurde ausgestellt, ist auch neu gewesen zur damaligen Zeit, es wurden keine Kunstwerke ausgestellt, sondern ähnlich wie diese Collage auch funktioniert, die ausschließlich aus Magazinmaterial US-amerikanischer Illustrierter und Werbeprospekte zusammengestellt ist. Es wurden Dinge der Massenkultur ausgestellt, Musicbox, Filmplakate und sowas alles. So. Jetzt will ich noch einen Punkt zum Schluss machen, der mir nicht behagt. Also das ist nochmal so dieser I hate Pink Floyd Aspekt. Was Punk, zumindest in der Weise, wie er inszeniert wurde von Malcolm McLaren mit den Sex Pistols, auch hervorgebracht hat, ist eine Form von Kommerzialisierung, die im Wesentlichen darin besteht, das Für und Wider solcher Musik oder Kultur symbolisch zu verhandeln. Also eigentlich nicht mehr zu reden, und das, meine ich, ist sehr entscheidend und ein bisschen paradox, gerade wenn man dann vor Augen hat, dass Punk sich auch entwickelt zu einer Musik der Linken oder der radikalen Linken, dass man nicht mehr redet über Produktionsverhältnisse, sondern eigentlich immer auf der symbolischen Ebene bleibt und die verhandelt. Also I hate Pink Floyd ist kein Statement, was wirklich beurteilt, wie es zum Beispiel um die Band als Produktionszusammenhang bestellt ist innerhalb der Musikindustrie. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, was immer man jetzt von Pink Floyd halten mag, ja, aber rein vertraglich standen die im Verhältnis in Sex Pistols wesentlich besser da als die meisten Punkbands, die im Übrigen am Anfang alle von den Major-Labeln kamen. Ne? Also die Idee, dass Punk eine Subkultur ist, die nicht Major ist, das hat sich erst später als Reaktion quasi auf Clash und Sex Pistols und so weiter mit Crass und ähnlichen Bands entwickelt. Ne? Crass waren ja fast mit die ersten, meine ich, die so ein eigenes Label dann entwickelt, mit eigenen Vertriebsstrukturen und so weiter entwickelt haben. Also es wird nicht über Produktion gesprochen, also muss man jetzt ja auch nicht, aber gleichzeitig wird es ja schon die Frage, wo setze ich an, wenn ich bestimmte kulturelle Phänomene kritisiere. Ne? Also worauf zielt dieses I hate Pink Floyd, was ist es, was da stört? Ne? Eine Kritik war ja, die dann in den 80er Jahren auch immer wiederholt wurde, dass, also der Dietrichsen, den ich vorhin ja schon erwähnt hatte, der hat das ja so als Rockismus bezeichnet. Das ist also so ein sehr männlich dominiertes, am Virtuosentum hängendes Ideal des authentischen Musikers gegeben hat. Ja? Und kritisiert wurde eben diese Idee von Authentizität. Jetzt kann man sagen, gut, in der Rockmusik war diese Idee von Authentizität, dass er echt ist, Rock echt ist, dass er wahrhaftig ist, glaubwürdig ist überhaupt, immer schon widersprüchlich. Also immer schon so, dass eigentlich die Musik, die Rockmusik nie wirklich einer hochentwickelten Industriegesellschaft entsprach. Ne? Also paradoxerweise immer der Versuch, eben nicht Maschinenmusik zu sein. Das war so die große Gegenüberstellung Rock gegen Pop als Disco. Disco ist Konservenmusik und das ist Rock eben nicht. Aber Konservenmusik heißt gleichzeitig, und das ist eben das Interessante, heißt zum Beispiel, sich auf die Produktionsbedingungen auch so einzulassen. Motown ist durchweg eigentlich dann das Gegenmodell zum Rock. Ja, ist genau wie die Filmproduktion in den 20er, 30er, 40er Jahren heute immer noch auch eine standardisierte, fabrikmäßige Produktion, wo Einzelne eingesetzt werden, um bestimmte Dinge zu leisten. Ja, man ist Studiomusik, die darin besteht, man hat dann, wen auch immer, die Supremes oder so, die Diana Ross, die kann besonders gut singen und dann für bestimmte Passagen nimmt man bestimmte Streicher und so weiter und so fort. Dagegen verteidigt Rock eigentlich so ein vorindustrielles Modell von Handwerklichkeit. Ich meine, das taucht im Punk und zumal auch im Hardcore in gewisser Weise wieder auf. Natürlich damit gebrochen, dass man sagt, wir sind jetzt nicht auf Perfektion aus. Aber es bleibt auch gerade in dieser sehr körperlichen, emotionalen Weise ein Rest von Ablehnung industriell, technisch vorgefertigter, standardisierter musikalischer Form. Also das, meine ich, steckt so ein bisschen in diesem Mythos der ja von Anfang an nicht gestimmt hat, drei Akkorde und jeder kann diese Musik machen. Also die Beispiele, abgesehen jetzt von tatsächlich irgendwelchen Nischenbands, die auch so musikhistorisch kaum zur Kenntnis genommen wurden, wenn sie vielleicht auch sehr wichtig sind, die Beispiele, wo das Publikum auf die Bühne gekommen ist und dann selber Musik gemacht hat, wenn es nicht gerade Konzertstörungen waren, die sind schon sehr, sehr rar. Das ist, und auch die Songs, wo man sagt, das sind jetzt nur drei Akkorde und das kann jeder spielen. Nein, das kann nicht jeder spielen. Also es reicht, wenn ich euch sage, ich kann es nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ist aber gleichzeitig so ein handwerklicher Aspekt weiterhin prägend ist für die Vorstellung, was Punk kennzeichnet. Einmal mehr, weil es wird eine Idee davon erzeugt. Ja, es wird sozusagen eine Ideologie von Punk, so dass er kanonisierbar wird, darüber erzeugt, dass man sagt, es gibt eine Idee von Punk. Ne? Pussy Riot, die haben die Idee von Punk verwirklicht, was den Sex Pistols nie gelang. Nein, es geht um was völlig anderes. Es geht darum, dass da eine Erlebnisweise ist, die man auch nicht sonderlich klassifizieren kann, die aber erstmal darüber funktioniert, dass ein Markt besteht und sich am Laufen hält. Ja. Das reicht. Hast du gerade gesagt, ne? Ja, es reicht ja trotzdem. Ne? Also das hört jetzt so mittendrin auf, aber ich komme selber über diese, also man könnte jetzt noch in den 80er Jahren ein bisschen tiefer weitermachen, ich komme selber über diese 70er Jahre nicht hinaus. Ja? Also nämlich bleibt für mich das Problem, inwiefern das nötig ist, wenn man, wie das ja zum Beispiel auch an diesem Ort passiert, wie ich mir habe sagen lassen und wie ohne weiteres ersichtlich ist, also wenn man so etwas wie eine eigene kulturelle Praxis pflegt, die zu tun hat mit bestimmten Dingen, die man macht, ganz bewusst macht und vor allen Dingen auch mit bestimmten Dingen, die man ganz bewusst nicht macht und auch nicht zulässt. Inwiefern ist da notwendig, dass sich sowas eben definiert über eine Idee, die wiederum kulturell respektive künstlerisch und ästhetisch begründet ist? Oder ist das ein Auslaufmodell? Ist es eben so, dass das, weil es eigentlich nie funktioniert hat, immer eine Illusion war, sich mittlerweile auch zeigt, zum Beispiel Kultur ist nicht mehr der Träger für Vorstellung, in welche Richtung sich Gesellschaft zu verändern hat. Auch das, wenn ich das noch kurz in der Fußnote nachhaken darf, war Ende der 70er Jahre ein Problem in Großbritannien, viel mehr als in der Bundesrepublik. Großbritannien hat nach wie vor in Resten, aber in den 70ern sehr stark, immer noch eine Klassenkultur gehabt, also auch eine sehr starke, präsente Arbeiterkultur, die auch sehr traditionell orientiert war. Also im Sinne von, die konnte auch auf eine Geschichte zurückblicken, die eben nicht deckungsgleich war, wie das in Deutschland der Fall ist, im Osten wie im Westen, deckungsgleich ist mit sowas wie Volkskultur. Ja. Und gleichwohl ist klar, alles, was sich mit dem Pop seit den 50er Jahren entwickelt, ist in einem durchaus positiven Sinne amerikanische Kultur, aber eben nicht Klassenkultur. Also es ist wesentlich für genau diese Idee von Massenkultur, die sich mit dem Pop verbreitet, dass es eine klassenübergreifende internationale Kultur ist, die sozusagen über gesellschaftliche Widersprüche und soziale Grenzen hinweg unterschiedlichste Bedürfnisse zu befriedigen in der Lage ist. Meistens natürlich so im Bereich Sex und Familienvorstellungen und so. Ja, das bleiben die Hauptthemen in der Musik oder glücklich sein, wie jetzt bei Pharrell Williams. Ja? Aber das sind nach wie vor, also bei dem Williams-Stück sieht man das, das sind individuelle Lösungen. Und es war ein großes Problem Ende der 70er Jahre. Es gab eine starke kommunistische Politik in Großbritannien über die Trotzkisten, also die Socialist Workers Party, und die konnten mit Punks nichts anfangen. Ja? Und es war gewissermaßen auch ein Einfallstor für die National Front, also auch da hat eine Rechtsradikalisierung stattgefunden, eine Faschisierung der Politik stattgefunden. Es war ein Einfallstor für die, dass sie sozusagen auf solche Formen von Jugendkultur, die erstmal politisch indifferent war, zugreifen konnten. Das ist dieselbe Zeit, in der eine Skinhead-Kultur, die immer schon sehr ambivalent war, aber sich auch tatsächlich dann so nach rechts entwickelt erst. Und das entsteht, was man dann so als Nazi-Skins kennt. In der Bundesrepublik war das ein bisschen verschwommener, kann man daran sehen, dass im Punkfeld selber unterschiedlichste Bands da waren, wo selbst, also ich zum Beispiel, das gebe ich jetzt mal so unumwunden zu, war ein großer Fan von OHL. Ja? Ich weiß nicht, ob die noch bekannt sind, Oberste Heeresleitung ist die Abkürzung von OHL. Und so als alter Anarchist gefiel mir natürlich besonders gut der Song Nieder, Nieder, Nieder, Nieder mit dem Warschauer Pakt. Ja? Und ich habe die Platte dann verkauft an jemanden, der in der im RCDS war. Und, aber gleichzeitig, ich war zum Beispiel nie in der Lage, das musikalisch so klar zu bekommen, dass es damit schon ein Ausschlusskriterium gab. Und das ist ja der springende Punkt. Also der ja Ende der 80er dann nochmal viel offensiver wurde, bis Anfang der 90er mit Rostock-Lichtenhagen und so weiter, als eben auch klar wurde, es gibt nicht mehr die Selbstverständlichkeit, dass so Jugend an sich erstmal links kodiert ist, sondern es sind über beide Gebiete rechte Bewusstseinsinhalte, die auch eine kulturelle Praxis prägen. Und ja, da frage ich mich eben als vielleicht noch Frage an euch, wenn diese 2 Minuten Diskussion noch möglich sind, wenn es einerseits stimmt, dass Punk klar gemacht hat, was das Prinzip einer kulturellen Logik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, nämlich es wird keine Zukunft mehr geben, alles, was an Zukunft zu erwarten ist, innerhalb dieses Systems, findet bereits statt. Vielleicht alles ein bisschen mit schnellerer DSL-Verbindung oder so, aber vom Prinzip her wird sich nichts verändern. Inwiefern ist man selber darauf angewiesen oder vielleicht gerade deshalb darauf angewiesen, über künstlerische, ästhetische Formen nachzudenken, die entweder ganz bewusst sich auch verabschieden von solchen Modellen politischer Praxis, die auf Geschichte setzen, ja, oder ganz bewusst eben genau solche historischen Modelle auch zu reaktivieren und zu sagen, hier, Zukunft sieht anders aus, nämlich definitiv wird die nichts gemeinsam haben mit dem, was heute da ist. Darf ich die Frage nochmal anders und viel einfacher stellen? Also für mich selber war zum Beispiel in den, ich war dann, wenn ich jetzt mir das so angucke und mit meinem getrübten Blick das so versucht zu verorten, ja gut, da seid ihr schon älter, aber ich war so in den entscheidenden Jahren, wo sich sowas wie ein Musikgeschmack herausgebildet hat, Mitte der 80er Jahre. Und für mich selber gab es aber keinen Begriff von Geschichte im kulturellen Sinne. Ja, so als irgendwie so Junganarchist hatte ich die Vorstellung, in 5 Jahren ist Revolution oder nicht. Und es sieht eher so aus, als wenn in 5 Jahren Revolution ist. Ne? Also so völliger Quatsch. Und das hat aber so Kneipenabende gefüllt. Also mit der Idee, wir müssen jetzt wirklich gucken, wie organisieren wir das mit der Postauslieferung oder mit den Orangen aus sonst woher. Ne? Also Mitte der 80er, wo, glaube ich, das erste Jahrzehnt ist, in dem nichts ferner war als irgendeine Form von befreiter Gesellschaft. Und kulturell war aber für mich schon die Vorstellung von Geschichte abgehakt. Ja? Also es ging sozusagen nicht um so einen künstlerischen Auftrag, jetzt den Weltgeist zu realisieren, wenn man egal welche, ne, OHL hört zum Beispiel oder so. Ne? Sondern es ging um ein Statement, Erlebnisweise, darum ging es. Und eine Universalisierung von Erlebnisweise. Aber es blieb, wenn eben auch sehr verquert und illusorisch und vielleicht auch idiotisch, diese Vorstellung, Geschichte ist aber politisch wichtig. Und jetzt weiß ich nicht, ist es für euch, also gibt es eine überhaupt eine Vorstellung von Geschichte, an die angedockt werden kann? Also, dass man sagt hier, zum Beispiel, diese Musik höre ich nicht, weil die ist mir zu alt. Oder, nein, gerade die Band höre ich wieder, die ist jetzt 10 Jahre vergessen, ich hole jetzt nochmal die alten No Means No Platten raus, ja, oder irgendwas. Also mit dem Bewusstsein, das ist aber auch schon älter, das sind schon 90er. Oder eben nicht, oder eben es ist frei verfügbar. Also was noch lebt und die Kondition mitmacht, tritt auf und